Liebe Ratte, komm zu mir. Gerne spiele ich mit dir, bin dir Engländsflügel und trag dich ins Panoptikum, wo rein oft die Kinder gehen. Und wenn die Fliegen sehen, rufen alle aus so eine große Fledermaus.